Weil hier stehen ja direkt miteinander in Verbindung. Wenn du es so holst. Ne, das hier, die beiden stehen direkt miteinander in Verbindung. Alles so. Der Verlust von der Sicherheit, von einem in sich abgeschlossenen Weltbild, ne? Von jemand, der genau weiß, dass er eigentlich über alles verfügt, was er braucht, aber sich trennen muss von Vorstellungen. Ne? Wenn ich jetzt einen Tod an der Stelle hier sehe, dann ist für mich diese Trennung schon gelaufen. Der Prozess, dass du den Tod gestorben bist, ist vorbei. Ja. Ne? Die Erfahrung war da und kann in dem Sinn auch schon längst verarbeitet sein. Ne? Vier Kirche. Stopp dich schon mal. Fünf Kirche. Nein, jetzt kann ich nicht. Annäherung an den Stern der Hoffnung und der Gnade, damit sie überzeugen, dass das eigene Wirken einen tieferen Sinn besitzt. Dadurch sehen mit neuen Augen, also Neubeginn. Was ist hier schon? Sozusagen etwas wie eine mystische Wiedergeburt im Sinne gewisser mystischer Tarotschulen, der sich auf dem gesamten Gebiet des Denkens und Tuns auswirkt. Na? Schwert Ritter. Schwert Ritter. Hey, das ist hier. Ich bin hier gerade ein bisschen nach. Also, pass mal auf. Das Ding ist halt, die beziehen so diese ganzen Hofkarten. Also, hast du vielleicht gemerkt, es gibt so die bei den kleinen Arcana-Karten gibt es Karten von 1 bis 9 und dann 4 Hochkarten. Na, also Bube, Ritter, Königin, König. Wenn du bei Wahrsagerin bist, die interpretiert so Hofkarten grundsätzlich immer als Person. Das mache ich nicht. Die gehen nach hin und sollen blonde Personen, dunkelhaarige Personen, was weiß ich. Viele Interpretationen und sowas beziehen sich dann auch direkt automatisch auf Personen, wovon ich nicht überzeugt bin. Wir müssen das auch bewegen, das finde ich jetzt besser sein, als das, was der Adam Store hat. Das ist aber nicht da. Deshalb reduziere ich es mir nochmal auf. Reduziere es auch ein bisschen hier auf das, was hier steht, auf die Personen. Ich bin gerade auf den Himmel gegangen. Was in beiden gleich war, war jetzt, was ich gelesen habe, Stärke und jugendliche Begeisterung, Mut und Fähigkeit, heldenhafte Taten, Krieg, Angriff und Verteidigung hat ein Schlagwort. Was wir hier oben hatten, war die Begeisterung für eine neue Idee. Ja. Ne? Also das Erwachen einer neuen Idee und das hier ist die Begeisterung für die neue Idee bzw. Unterstützung durch eine Person, die diesen Elan hat. Was nicht zwischen den beiden Karten war jetzt, ist für mich ist kein Widerspruch dazwischen. Ich kenne also nicht so ein, das hier passiert dann, wenn du nichts machst und das passiert, wenn du was machst. Sondern ich würde eher sagen, die beiden gehören zusammen. Ja. Das waren Ideen, die mehr von Wasser, von Gefühlsmäßchen geprägt sind. Welche? Alle beide. Das hier ist jetzt, wir haben es als Person mit Elan interpretiert. Ne? Das hier ist die Idee, die von Gefühlen geprägt ist. Das hier ist die Begeisterung für diese Idee oder eine Person, die dich in dieser Idee unterstützt und trägt. Ne? Ja. Ach, Schwere, ich weiß nicht, was du damit umkommst. Doch. Mit dem langen Kopf. Acht Schwerter. Das Zeichen der Prüfung, Kontrolle, Zensor, Beherrschung, Ruhelosigkeit, das Ende eines Zyklus einer Periode, der Epilog, der Entscheidungsmoment am Ende vor einem neuen Beginn. Was man Ja, ich versuche also immer irgendwie so Querbeziehungen rauszukriegen. Ich nehme die Karte von allen und das Universum, alles, das All, die Welt. Oh, der ist fake.